1. Lange sieht nachdem der Herr den Israeliten Ruhe vor all ihren Feinden in der Umgebung beschafft hatten Josua bereit sein Haus Alter erregt hat. 2. Berief Josua ganz Israel so i deren Altest, Oberhaupter, Richter und Beamte zu sich und erklärt ihnen, dass nun sehr alten betätis sei. 3. O erinnert sie daran, dass sie selbst miterlebt hatten, wie der Herr, Gott, an all diesen Volken gehandelt hat, indem sie für sie besiegt, die selbst für sie kämpfte. 4. Josua erklärt, dass den Stammen das Land der verbliebenen Volke soe der bereits ausgerotteten Nationen von Jordan bis zum großen Meer im Westen durch das Los als Erbesitz zugeteilt habe. 5. Versichert ihnen, dass der Herr sie weiterhin vertrieben wird, damit sie deren Land vollständig in Besitz nehmen können, genau wie es ihnen versprochen hat. 6. Die Schaub sollten sie nun entschlossen sein, als zu befolgen, was im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht, one gemels nach rechts oder links davon abzuwachen. 7. Sie entscheidend, sich nicht imite den verbliebenen Volken zu vermischen oder die Namen ihrer Götter auszusprechen, bei ihnen zu schoren oder sie gar zu wehren. 8. Stattdessen sollten sie dem Herrn, ihrem Gott, weiterhin so true bleiben, wie sie es bis zum heutigen Tag getan hatten. 9. Die der Herr groß und mächtig Nationen vor ihnen vertrieben hat, konnte ihnen bisher kein Mensch erfolgreich widerstand leisten. 10. Ein einziger Mann aus ihren Reihen konnte tausend Feinde verjagen, weil der Herr selbst für sie kämpfte, wie es ihnen ausdrücklich zugesagt hat. 11. Daher mahnte sie, sehr sorgfältig darauf zu achten, den Herrn, ihren Gott, aufrichtig zu lieben, die dies für ihr Leben von entscheidender Bedeutung sei. 12. Sollten sie jedoch untrue werden und sich den überresten dieser Volke anschließen, indem sie ihnen mit ihnen eingehen und sich gegenseitig mit ihnen vermischen. 13. Mussten sie wissen, dass der Herr dies Volke nicht mehr vertrieben wird, stattdessen werden dies zu einer Falle und zu einer Qual für sie werden, bis sie aus dem Gütenland verschwinden. 14. Die Jowa nun bald sterben word, for derte o sie auf, sich von ganzem Hasen bewusst zu machen, das jede einzelne der Guten Verheißungen Gottes one Ausnahme in Erfüllung gegangen ist. 15. Doch so zuverlässig wie die Guten Versprechen eingetroffen sind, word der Herr auch sein Drohungen war machen, bis sie aus dem Land vertilt hat, falls sie ungehorsam sind. 16. Wenn sie den Bund des Herrn brechen und anderen Gotten dienen, wird sein Zorn gegen sie entbrennen, so dass sie schnell aus dem schönen Land verschwinden werden, das ihnen gegeben hat.